Hallo Politik, bist du da? Wenn Menschen von ihrer Arbeit nicht mehr leben können, wenn Mittelschichtjobs in Richtung Unterschicht abrutschen, wenn klassische Anstellungsverhältnisse wegbrechen und sie zunehmend durch eine wackelige Gig-Economy ersetzt werden, in der viele nicht mehr fürs Alter vorsorgen können und wir es uns noch nicht einmal mehr leisten wollen oder können, die Berufsunfähigen im Land adäquat zu versorgen, dann müssen die Entscheidungsträger in der Politik handeln, und zwar nicht zögerlich, sondern so entschlossen, wie es geht. Sie müssen zeigen, dass sie verinnerlicht haben, dass diese Schieflage am Arbeitsmarkt das wahrscheinlich drängendste Problem unseres Landes ist, das wir in den Griff bekommen müssen. Weil wir nur dann, wenn wir gute Arbeitsplätze haben, die fair bezahlt sind, all die anderen sozialen Probleme in der Bundesrepublik in den Griff bekommen werden. Ich wollte wissen, was die Politiker tun, um den Arbeitsmarkt wieder auf Kurs zu bringen. Ich habe die wichtigsten Verantwortlichen in der Politik und ich habe Arbeitsmarkt-, Konjunktur- und Zukunftsforscher gefragt, was sind die dringlichsten Aufgaben für Arbeitsmarkt- und Wirtschaftspolitiker, damit wir der Arbeit wieder den Stellenwert geben, den sie eigentlich verdient hätte, und damit wir nicht durch Automatisierung, Digitalisierung und Globalisierung völlig unter die Räder kommen. Kurzum, ich habe sie alle gefragt, wie wir Deutschland wieder gerade biegen können.